Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Korintherbrief, 1. Kapitel, Vers 30 bis 31. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. In der Schrift heißt es, wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Gott segne dieses Wort. Unsere Bescheidenheit in Jesus. In diesem Bibeltext hier aus dem 1. Korintherbrief im 1. Kapitel lernen wir mehr über, worauf es ankommt in unserer persönlichen Beziehung mit Christus. Vor allem Bescheidenheit ist wichtig. Und Paulus schreibt hier an die Kirchengemeinde, an die Korinther, und ermutigt sie, ja, also ermahnt sie wirklich hier, nicht hochmütig zu sein oder stolz zu sein. Und geht mal rein in das 1. Kapitel und lest mal, wie unser Bruder Paulus das alles da nochmal erläutert und nochmal darauf hinweist, wie wichtig es ist, Bescheidenheit walten zu lassen. Jesus Christus hat alles ermöglicht, durch das, was er am Kreuz für uns getan hat, dass wir dann in und durch ihn zu Gott kommen. Er ist ja selber Gott im Fleische. Und Bescheidenheit ist das, worauf es ankommt. Unser Jesus Christus war ja auch selber bescheiden, als er hier also auf Erden war. Und er ist durch seinen eigenen freien Willen, hat er sich kreuzigen lassen und ist dann eben für unsere Sünden gestorben und dann wieder auferstanden, damit wir das ewige Leben in und durch ihn haben und auch, wie es hier heißt, durch Christus, durch ihn erlöst sind. Ja, also wenn man sich das so vor Augen hält oder zu Herzen nimmt, Bescheidenheit ist absolut wichtig, dass wir bescheiden sind und einfach auch dankbar sind für das, was Christus getan hat. Aber noch viel mehr, Bescheidenheit hilft uns dann eben, wenn wir als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen, in der Bibel lesen, ja, und alles über Christus lernen. Nicht nur wer ist, sondern als allmächtiger Gott, als einziger wahrer Herrgott zu uns kommt, in Menschenform sozusagen, aber auch mit seiner göttlichen Natur, ist das so bemerkenswert, dass er selber bescheiden ist. Ja? Also er wäscht seinen Jüngern die Füße zum Beispiel und er dient anderen Menschen, also er ist gekommen, um Menschen zu helfen und uns auch, ja. Und Bescheidenheit ist also etwas, da brauchen wir Hilfe, da hilft uns der Heilige Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit. Und Stolz letztendlich ist etwas, da kann auch der Teufel, also der Satan auch dann seine Hand im Spiel haben, dass wir auf uns, dass wir denken, wir können alles selber tun, erreichen in unserer eigenen Kraft. Stolz, also Hochmut und Stolz, das ist nicht gottdienlich und das hilft uns auch nicht. Denn Christus hat das alles für uns getan, dass wir das gar nicht mehr brauchen. Und die Einladung ist uns, als reuige Sünder zu Christus zu kommen und ihn um Hilfe bitten. Und das tut er auch, wir in der persönlichen Beziehung zu Christus stehen. Und vor allem in seinem Wort, in der Bibel, Hilfe, Hilfe, Hilfe, immer wieder Hilfe finden, egal wie die Situation nun aussehen mag. Und Bescheidenheit ist also das, wo es überhaupt anfängt, ja, mit unserer Beziehung mit Jesus Christus. Und wenn wir nicht bescheiden sind oder Schwierigkeiten damit haben, dann hilft uns der Jesus Christus auch. Und wichtig ist, dass wir immer zu ihm kommen und mit ihm sprechen und vor allem auch ruhig sind, hören, wie uns der Heilige Geist ins Herz spricht Unser Jesus Christus spricht durch den Heiligen Geist in unsere Herzen und hilft uns. Und geht mal rein, noch als Hilfe, wenn ihr ein bisschen näher oder auch näher zu Gott kommen wollt, noch in eurer persönlichen Beziehung zu Christus wachsen wollt, geht mal rein ins Neue Testament, in den Jakobusbrief. Jakobusbrief, 4. Kapitel. Lest mal durch, was da steht. Was da geschrieben steht über Bescheidenheit und wie uns das auch hilft. Und lest das mal selber durch. Also Jakobusbrief, 4. Kapitel. Viel mehr über die Bescheidenheit, auch die Bescheidenheit von Christus. Das ist eben auch gottgegebene Weisheit, die er uns gibt, hier im Jakobusbrief. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns hilfst, bescheiden zu sein. Bescheidenheit ist etwas, was Gott dienlich ist. Du kannst in und durch uns wirken, in unserer persönlichen Beziehung. Und wir beten, dass alle Menschen sich vom Stolz abwenden. Das können wir in eigener Kraft nicht tun, das kannst nur du. Und wir beten, dass alle Menschen sich dir zuwenden und du Menschen hilfst, sich davon loszusagen. Stolz, das führt zu Abwägen, das hilft uns nicht in unserer Beziehung mit dir. Und wir beten, dass alle Menschen in dein Wort gehen, in die Bibel und tagtäglich in und durch dein Wort wachsen und in einer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Und Bescheidenheit ist, wo alles anfängt. Und du kannst dann in und durch uns wirken und Sachen tun, die wir selber nie tun können. Und das ist unser Gebet. Und wir danken dir, Jesus, und beten dieses. In deinem geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denk immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.